haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Bombendrohung. Meine neue Klientin war Direktorin eines kleinen Einkaufszentrums am Rande von Grünwil. Ihr Büro befand sich in einem Hochhaus, das im nördlichen Teil des Zentrums lag. Frau Winkler stand an der großen Fensterfront und zeigte nach unten. Da unten sehen Sie einen der Notausgänge. Wenn das Zentrum evakuiert werden muss, benötigt man 4 bis 5 Notausgänge, damit keine Panik entsteht. Die Notausgänge müssen freigehalten werden und man muss sie zentral entriegeln können. Das ist alles sehr aufwendig und teuer. Wird nach einer Bombendrohung immer gleich evakuiert? Im Prinzip schon. Sie haben einen Ermessensspielraum. Es ist schon vorgekommen, dass Kinder angerufen haben. Aber diesmal war es kein Kind. Nein. Vor einem Monat kam der erste Anruf. Es gab schon mehr als eine Bombendrohung. Wie gesagt, vor einem Monat kam der erste. Damals löste ich sofort Alarm aus und das gesamte Zentrum wurde evakuiert. Auch die Büros und die Wohnung hier im Hochhaus. Wurde etwas gefunden? Nein, das ist ja meistens so. Aber für uns als Betreiber ist eine Drohung genauso schlimm. Es gibt massive Umsatzeinbußen und die Menschen werden verunsichert. Beim zweiten Anruf haben Sie keinen Alarm mehr ausgelöst? Ich war mir ziemlich sicher, dass es sich um den gleichen Mann handelte. Ein Anruf kann heute problemlos zurückverfolgt werden. Das ist der Polizei auch gelungen. Aber es handelte sich um ein gestohlenes Handy ohne eingeschalteten PIN-Code. Wahrscheinlich macht er das immer so. Handy klauen, anrufen, Handy wegwerfen. Wie oft hat er schon angerufen? 3-mal. Es ist nie etwas passiert. Wie viele Menschen wissen davon? Nur ich, die Geschäftsleitung und der Chef der Security. Sie haben die Polizei nicht mehr informiert. Dieses Zentrum leidet seit Jahren an Umsatzrückgang. Wir sind zu klein und die Konkurrenz im Internet ist riesig. Dazu kommen die Einkaufstouristen. Wo kaufen Sie ein? Mal hier, mal da. Tja, so ist das leider heutzutage. Die Kundenbindung geht verloren. Nur bei schlechtem Wetter kommt man zu uns. Hatte die erste Evakuierung Auswirkungen auf den Umsatz? Nicht direkt. Aber ich denke, wenn wir ein zweites oder drittes Mal evakuiert hätten, wären die Leute verängstigt worden. Es gibt übrigens eine Häufung in den vergangenen Monaten. Viele Bombendrohungen. Ich weiß von 2 anderen Fällen, die ebenfalls diskret behandelt wurden. Auch Einkaufszentren. Ein Hotel und ein Schwimmbad, auch hier in Grünwil. Da scheint jemand auf den Geschmack gekommen zu sein. Aber warum macht man das? Was bringt einem das? Gibt es einen Verdacht? Vielleicht jemand, der Hausverbot erhalten hat? Den gibt es. Aber er hatte für das erste Mal ein Alibi. Er lag im Krankenhaus. Möglicherweise hat er einen Komplizen. Ich werde mit ihm reden. Andreas Briner. Die Adresse kann Ihnen mein Assistent geben. Briner war ein notorischer Dieb. Der Assistent war ein junger Mann mit einem Dauerlächeln. Ich stellte erfreut fest, dass Herr Briner ganz in der Nähe des Zentrums wohnte. Das schmucklose braune Wohnhaus war eine Mischung aus Altersheim und Pflegezentrum. Herr Briner kam in die Cafeteria, nachdem ich ihn angerufen hatte. Das ist ein Skandal, jawohl, ein Skandal. Zuerst geben Sie mir wegen einer Lappalie ein Hausverbot und dann verdächtigen Sie mich, einen Bombenalarm ausgelöst zu haben. Ein Skandal ist das, jawohl. Der Reihe nach. Sie bekamen ein Hausverbot, weil Sie ein notorischer Dieb waren. Ich bin nicht notorisch. Das verbitte ich mir. Ich bin ganz normal, aber mit kleinem Budget. Das muss man berücksichtigen, jawohl. Sie haben gestohlen, weil Ihre Rente zu tief ist. Man erhält ja nichts mehr heutzutage. Alles wird teurer. Aber die Rente, bleibt die Rente, das ist ein Skandal, jawohl. Was haben Sie gestohlen? So genau weiß ich das nicht mehr. Dann war es eine ganze Menge. Ja, ich war ja täglich im Zentrum. Was soll ich sonst machen? Als Rentner hast du ja nichts mehr zu tun. Ein Skandal ist das, jawohl. Sie könnten freiwilligen Arbeit machen. Ja, wer bin ich denn? Ich will eine richtige Arbeit mit Vertrag und allem Drum und Dran. Ich kann auch bis 80 arbeiten. Mein Vater wurde 95, der hat sich auch 30 Jahre lang gelangweilt. Ein Skandal ist das, jawohl. Sie könnten Ihre Dienste im Internet anbieten. Nein, da wird man abgezockt. Wenn man da seine Daten hinterlässt, ruft einem einer dieser Enkeltrickbetrüger an. Dass man die gewähren lässt, ist ein Skandal. Jawohl. Besitzen Sie ein Handy? Ja, aber es ruft nie jemand an. Wenn man schon einen Handyvertrag hat, sollte man auch regelmäßig angerufen werden. Weshalb rufen mich die Anbieter nicht an und fragen, wie es mir geht? Das ist ein Skandal, jawohl. Sie könnten Freundschaften schließen. Nein, nein, das ist nichts für mich. Da muss man ständig jemanden einladen. Sie bezahlen doch, oder? Ja. Ich nehme noch einen Milchkaffee. Danke. Er macht auf mich nicht den Eindruck eines abgebrühten Typen, der ein Handy klaut, um mit einer Bombe zu drohen. Aber man konnte nie wissen. Ich ging zurück ins Zentrum und traf vor einem der Notausgänge auf einen Mann, dem ich lieber nicht begegnet wäre. Ich glaube es nicht. Maloney, was für eine Überraschung. Gehen Sie einkaufen? Nein, nein, nein. Ich schaue den anderen beim Einkaufen zu. Das kostet weniger. Das ist ein schönes Hobby. Ja. Wenn ich alt bin, mache ich vielleicht auch so etwas. Keine Beleidigungen, Kollege. Was machen Sie hier? Ich habe einen Auftrag, Maloney. Auch das noch? Ja, es spricht sich langsam herum, dass ich die Zukunft bin. Sie sagen es, es spricht sich langsam herum. Sehr langsam. Was halten Sie von einer jungen Frau, die Notausgänge fotografiert? Ist das Ihr neuer Auftrag? Nicht ich fotografiere Notausgänge, sondern eine Frau. Wenn man 100.000 Mal das Gleiche fotografiert, kann man damit berühmt werden. Tatsächlich? Ja. Aber Notausgänge sind doch nicht sexy. Ist die Frau aus einer Klinik abgehauen? Sie ist die Tochter eines Unternehmers. Aha, und Papa fürchtet um seinen guten Ruf. Sie hat schon einigen Mist gebaut im Leben. Aber weshalb erzähle ich Ihnen das? Alles streng vertraulich. Sie werden so oder so meine Hilfe benötigen. Nicht in diesem Fall, Maloney. Fotografiert sie nur die Notausgänge dieses Einkaufszentrums? Nein, nein, alle Notausgänge. Auch in Theatern und öffentlichen Gebäuden. Vielleicht möchte sie nur auf Nummer sicher gehen und genau wissen, wo sich alle Notausgänge befinden. Gut möglich, aber mein Klient hat gewisse Befürchtungen. Soll ich raten? Sie fotografiert Notausgänge, um nach einem Überfall abhauen zu können. Aber das macht doch keinen Sinn. Ja. Nein, es muss etwas anderes dahinter stecken. Haben Sie die Frau schon befragt? Sie reagiert äußerst aggressiv auf Fragen. Dann werde ich mich nicht einmischen. Da ist toll was los in Grünwil. Das ist schon der dritte, den ich heute sehe. Die Leute in einem Bürogebäude werden evakuiert. Wegen Einsturzgefahr. Es gibt Gerüchte, dass es eine Bombendrohung gab. Wo haben Sie diese Gerüchte aufgeschnappt? Im Internet. Ach. Maloney, wer wissen will, was wo abgeht, muss online sein. Ich bin lieber offline und kümmere mich um die wirklich wichtigen Dinge. Ja, das sehe ich, Maloney. Ach. Wir sollten zu dem Bürogebäude gehen. Vielleicht erfahren wir etwas, das der Polizei weiterhilft. Als wir dort ankamen, war der Spuk schon vorbei. Vor dem Gebäude standen noch einige Gruppen von Passanten herum, aber es sah alles andere als nach einem Notfall aus. Was mir aber ganz und gar nicht gefiel, war der alte Mann, der dies alles ebenfalls zu beobachten schien. Es war Herr Briner, der Mann, der gerne klaute. Als mich Herr Briner entdeckte, tat er so, als hätte er es plötzlich sehr eilig. Ich hatte jedoch keine Mühe, ihm zu folgen. Er ging durch einen Park und blieb plötzlich stehen. Ich ging auf ihn zu. Was soll das? Bezahlt man Sie dafür, mir nachzustellen? Das ist ein Skandal, jawohl. Sie standen vor einem Gebäude, das wegen Bombenalarms geräumt werden musste. Ich war zufällig da. Ja. Seit ich nicht mehr ins Einkaufszentrum kann, spaziere ich durch Grünwil, um die Zeit totzuschlagen. Grünwil ist nicht groß. Vielleicht ist Ihnen einfach nur langweilig. Da kann man schon auf dumme Ideen kommen. Ich bin doch nicht blöd. Ich weiß ganz genau, dass praktisch jeder anonyme Anrufer heutzutage ermittelt werden kann. So etwas würde ich nie tun. Vielleicht wurde die Bombendrohung schriftlich übermittelt. Oder wissen Sie etwas darüber? Mich legen Sie nicht rein. Es ist ein Skandal, wie heute mit Rentner umgegangen wird. Jawohl. Ist Ihnen vor dem Bürogebäude irgendetwas oder irgendjemand aufgefallen? Da ist einer weggegangen, gleich als die ersten Einsatzfahrzeuge erschienen. Einer ist weggegangen? Ja, mir ist das aufgefallen, jawohl. Da hat doch jeder zu den Fahrzeugen oder nach oben geschaut, ob es brennt oder sonst etwas zu sehen ist. Der Mann ist aber seelenruhig weitergegangen. Ja, vielleicht hatte er Kopfhörer im Ohr. Er hat gelächelt. Können Sie den Mann beschreiben? Darin bin ich nicht gut. Aber er trug eine orange Jacke. Das ist ungewöhnlich. Ein Mann in einer orangen Jacke ging weg. Ja, mehr hab ich nicht. Es ist ein Skandal, dass man Rentnern nicht mehr glaubt. Jawohl. Er redete sich in Rage und ich ging. Meine Klientin studierte in ihrem Büro seltsame Piktogramme. Sie hörte aufmerksam zu, als ich ihr über den neuesten Bombenalarm berichtete. Ich verstehe die Motivation nicht, so etwas zu tun. Vielleicht will er Geld erpressen. Ach, das glaube ich nicht. Meine Yogalehrerin glaubt, dass es um Aufmerksamkeit geht. Meine Yogalehrerin glaubt, dass mehr dahinter steckt. Sie haben auch eine Yogalehrerin? Nicht wirklich. Yoga hält mich im Gleichgewicht. Das ist gut für Sie. Ja. Ich glaube übrigens, dass die Sabrina nichts damit zu tun hat. Er ist einer dieser Wutbürger, die sich über alles aufregen. Ach, mein Vater ist auch so einer. Ich habe ihm Yoga empfohlen, aber er hat nur gelacht. Ich fuhr zurück in mein Büro. Leider hatte mein Kollege Bleising die gleiche Idee gehabt. Ich ließ ihn widerwillig hinein. Er hatte großartige Neuigkeiten für mich. Die Tochter meines Klienten ist bereit, mit mir zu reden. Allerdings nur, wenn Sie dabei sind, Maloney. Die Frau kennt mich. Sie hat von Ihnen gehört. Und Sie glauben immer noch, Sie könnten mich eines Tages überflügeln. Die Frau ist allerdings etwas wirr. Ich glaube, sie nimmt Drogen. Ihr Vater will mich nur noch bis morgen bezahlen. Ich verstehe nicht, weshalb die Leute alle so knausrig sind. Der verdient sechsstellig, mindestens. Auch wer viel verdient, wirft sein Geld nicht gerne zum Fenster hinaus. Er will erfahren, ob seine Tochter in kriminelle Machenschaften verwickelt ist, und ich kann ihm dabei helfen. Apropos helfen, wie hoch ist das Honorar für mich? Ich dachte an eine Pizza. Das ist kein schlechter Gedanke, aber was hat das mit meinem Honorar zu tun? Also gut, 200 Franken. Ich verstehe nicht, weshalb die Leute alle so knauserig sind. Das ist doch etwas anderes. Ich bin Kleinverdiener. Und das werden Sie auch bleiben. Sie sind auch nicht gerade wohlhabend. Weil mir andere Dinge wichtiger sind. Was denn zum Beispiel? Herauszufinden, wer hinter den Bombendrohungen steckt. Sie haben auch einen Auftrag? Weshalb haben Sie mir das nicht gesagt? Weil es bei mir ganz normal ist, dass ich einen Auftrag habe. Da habe ich auch schon anderes gehört. Wo können wir die junge Frau treffen? So jung ist sie nicht. Und um eines klarzustellen, es ist mein Auftrag. Sie sind bloß ein Experte oder so etwas Ähnliches. Er griff zum Handy und tippte virtuos eine Mitteilung. Eine Minute später kam eine Antwort. Er zeigte mir das Display. Die Adresse war eine in die Jahre gekommene Wohnsiedlung. Wir fuhren hin. Die Frau wartete im Kellergeschoss auf uns. Wenn schon ein Privatdetektiv, dann ein richtiger. Moment mal, ich bin auch ein richtiger Privatdetektiv. Ach was, ich habe sofort bemerkt, dass Sie mich beobachten. Also ja, das war ein taktischer Schachzug. Ich wollte sehen, wie Sie darauf reagieren. Was sagen Sie dazu, Maloney? Woher kennen wir uns? Aus einer Bar. Es ist eine Weile her. Wie ging es nach der Bar mit uns weiter? Überhaupt nicht. Fragen Sie sie, weshalb sie Notausgänge fotografiert. Weil ich es kann. Das ist eine ernste Angelegenheit. Ich weiß, dass Sie für meinen Vater arbeiten. Sie sind nicht der Erste, den er dafür bezahlt, mir nachzuspionieren. Er glaubt, dass ich verrückt bin. Sind Sie das? Vielleicht ein wenig, so wie alle anderen auch. Also ich bin ganz und gar nicht verrückt. Das sind die Schlimmsten. Was genau wollten Sie mir sagen oder mich fragen? Sie waren im Einkaufszentrum, im Hochhaus, ganz oben bei der Winkler. Sie haben mich beobachtet. Es war ein Zufall. Irgendwie kommt alles zusammen. Maloney! Ich war einige Wochen in einer Klinik. Da habe ich einen Typen kennengelernt. Ein ziemlich schräger Typ. Lebt die meiste Zeit auf der Straße. Ja, was hat dieser schräge Typ mit der Winkler zu tun? Da gab es doch auch einen Bombenalarm. So wie heute vor dem Bürogebäude. Sie waren auch da. Ich? Nein. Ja. Aber darüber wurde doch überall online berichtet. Ich verstehe all die Zusammenhänge nicht. Erzählen Sie doch zuerst einmal, weshalb Sie Notausgänge fotografieren. Weil Sie praktisch sind? Das verstehe ich nicht. Ich war nicht zum ersten Mal in einer Klinik. Mein Vater hat immer wieder dafür gesorgt, dass ich eine Weile aus dem Verkehr gezogen wurde. Ist gar nicht so einfach, aus diesen Gebäuden zu fliehen. Die Türen sind alle total gut gesichert. Fast alle. Sie sind jeweils durch die Notausgänge abgehauen? Das ging manchmal ganz gut. Seither faszinieren mich Notausgänge. Was ist mit dem schrägen Typen? Hat ihn auch etwas fasziniert? Ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, an dem wir uns über den Deal unterhalten sollten. Was für ein Deal? Ich liefere Informationen. Und Sie liefern ebenfalls Informationen. Meine sind echt, Ihre nicht ganz. Die Frau redet in Rätseln, Maloney. Ich glaube, ich weiß, worauf sie hinaus will. Ah, dieser Mann ist intelligent. Ich bin ebenfalls intelligent. Aber Sie verstecken es gut. Meine Intelligenz setzt sich aus Intellekt und emotionaler Intelligenz zusammen. Von beidem wenig ergibt zusammen nicht viel. Diese Frau will einen Teil zwischen uns treiben. Das heißt Keil. Ist doch egal, Maloney. Sprache verändert sich ständig. Wieso soll aus einem Keil nicht ein Teil werden? Ach. Wenn ich und alle anderen von jetzt an Teil sagen statt Keil, dann steht in spätestens 10 Jahren im Duden ebenfalls Teil statt Keil. Darf ich auch wieder etwas sagen? Nur zu. Sie erzählen beide meinem Vater, dass ich harmlos bin und eine Therapie mache. Aber das ist gelogen. So what? Ich finde, Sie sehen schon viel besser aus, seit Sie die Therapie machen. Das ist gegen unseren Berufsethos, Maloney. Jetzt möchten wir gerne mehr über den seltsamen Typen erfahren. Dieser Typ redete davon, dass das Geilste, was er je erlebt hatte, die Evakuierung einer Mall in London war. Er hat gesehen, wie die Leute aus der Mall rannten. Er hat ihre ängstlichen Gesichter gesehen. Er hat gesagt, leider gibt es nur ganz selten Evakuierungen. Er ist derjenige, der hinter den Bombendrohungen steckt. Kann gut sein, oder? Weshalb treffen wir uns eigentlich hier im Keller? Ich schlafe lieber hier unten als in der Wohnung. Es geht doch nicht, Maloney. Die Frau schläft im Keller und fotografiert Notausgänge. Das ist doch nicht normal. Sie lächelte ihn diabolisch an und tippte auf seine Brusttasche, in der das Handy steckte. Widerwillig tippte er ihrem Vater eine Nachricht. Danach führte sie uns an jenen Ort, an dem der Obdachlose sich eingerichtet hatte. Es begann zu regnen, was sowohl für Obdachlose als auch für Privatdetektive unangenehm ist. Frau Flückiger führte uns in eine Industriegegend, die in der Nacht ausgestorben war. Zwischen 2 Fabriken gab es ein Wellblechdach, unter dem tagsüber Fahrräder abgestellt wurden. Normalerweise sind hier 3-4 Leute, auch Frauen. Wahrscheinlich hat der Regen einige in die Notschlafstelle getrieben. Wenn man draußen übernachtet, ist nicht die Kälte das Schlimmste, es ist die Nässe. Oh, unter dem Dach hier ist es doch ganz angenehm. Das Dach ist rostig und hat Löcher. Wenn man Pech hat, tropft einem der Regen mitten ins Gesicht. Wie sieht der Mann aus, nach dem wir suchen? Harry ist Mitte 20, Vollbart, stämmig. Der da drüben ist älter. Den habe ich hier schon oft gesehen. Er redet nicht viel. Ich werde es trotzdem versuchen. Ich komme mit. Sie bleiben bei Frau Flückiger. Also gut, aber Sie teilen mit mir Ihre Erkenntnisse. Hm. Ist auf diesen Bombenalarmmann eine Belohnung ausgesetzt? Es gibt Menschen, die denken nur an das eine. Ich näherte mich dem Mann langsam und hob beschwichtigend die Hände. Er rührte sich nicht. Ich sah, dass er eine Bierdose in der Hand hielt. Was denn? Noch mehr Polizei? Hört das nicht mehr auf? Die Polizei war hier. Ganze Truppe. Den Harry, den hat's erwischt. Harry ist gestorben? Ja, getötet hat man ihn. Mit einer Glasscherbe. Steckte in seinem Hals. Hat man den Täter verhaftet? Wenn nichts, haben die dumme Fragen gestellt, haben sie. Wie gut haben Sie Harry gekannt? Er hat mein Handy geklaut. Er hat eigentlich allen das Handy geklaut. Ihr habt alle Handys? Nein, nicht alle. Eigentlich fast keiner. Er ist mühsam mit dem Aufladen. Man braucht immer eine Steckdose. Meine Schwester hat mir ein Handy geschenkt. Sie zahlt auch das Abo. Ich habe es fast immer ausgeschaltet, aber am Freitag, da ruft meine Schwester an, dann ist es eingeschaltet. Ja, sie schenkt mir sicher ein neues. Ist aber trotzdem mühsam. Harry hat Ihnen das Handy geklaut. Ja, aber damals wusste ich noch nicht, dass er es war. Am nächsten Tag hat mich die Polizei befragt. Der hat irgendwas Dummes mit meinem Handy gemacht. Aber damals wusste ich noch nicht, dass er es war. Und seit wann wissen Sie es? Die Karin hat es mir gesagt. Ihr Handy hat er auch gestohlen. Karin übernachtet auch ab und zu hier. Ja, Aber sie möchte nicht, dass man darüber spricht. Sie ist noch nicht lange auf der Straße. Darum hat sie auch ein Handy und ein Geher. Die fährt gerne im Zug und reist herum. Im Zug, hat sie gesagt, kann man das Handy aufladen. Das ist natürlich praktisch, aber jetzt ist es weg. Und auch zu ihr kam die Polizei. Dieser Harry. Das waren interessante Neuigkeiten. Mein Kollege schaute sich auf dem Handy irgendeinen Film an, während Frau Flückiger griesgrämig ihren Körper bewegte, als würde sie Turnübungen machen. Harry ist ermordet worden? Ja. Das ist schlimm. Er hat Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Und er hat Handys gestohlen. Handydiebstahl sollte hart bestraft werden. Das Handy ist heute ein Teil der Persönlichkeit. Ein Handydiebstahl ist Körperverletzung. Jetzt übertreiben Sie aber. Wenn man nichts hat, kann ein Handy sehr wertvoll sein. Wie finanzieren sich diese Leute das Abo? Oder haben die alle prepaid? Ich habe gelesen, dass Abos viel zu teuer sind und fast alle mit Prepaid besser fahren würden. Harry hat Handys gestohlen, um damit Bombendrohungen zu machen. Und jetzt ist er tot. Kennen Sie Karin, die auch manchmal hier übernachtet? Die ist ganz selten hier. Aha. Die kann sich die Notschlafstelle problemlos leisten, sogar ein Hotelzimmer ab und zu. Sie will ein Buch schreiben, mein Leben als Obdachlose. Aber so richtig obdachlos ist die nicht. Es gibt Gerüchte, dass sie eine Loft hat und diese vermietet, solange sie recherchiert. Das klingt interessant. Wir sollten uns um diese Karin kümmern. Sie hat einen Lieblingsort ganz in der Nähe, ein Rohbau. Sie mag es, wenn es nach frischem Beton riecht. Leben Sie eigentlich auch regelmäßig unter Obdachlosen? Ich rühre das Geld meines Vaters nicht an. Er überweist Ihnen jeden Monat 5.000 Franken und das seit 10 Jahren. Was? Auf meinem Konto liegen über 500.000? Das ist faszinierend, Maloney. Diese Frau ist wohlhabend und weiß es nicht. Ich will dieses Geld nicht. Geld ist Geld, Sie sollte es nicht persönlich nehmen. Oder es investieren. Ich habe da ein Projekt für eine Agentur. Sind Sie interessiert? Ganz und gar nicht. Ach, schade. Wo ist dieser Lieblingsort von Karin? Es dauerte eine Weile, bis ich das Haus fand. Es dauerte noch etwas länger, bis ich es schaffte, auf das Gelände zu kommen. Aus dem Inneren des Rohbaus vernahm ich laute Musik. Als Karin mich sah, schaltete sie die Musik aus. Muss ich mir jetzt einen Anwalt zulegen? Warum nicht? Sie könnten sich einen leisten. Ich kann mir viel leisten, aber darum geht es nicht. Sie haben sich etwas zu viel geleistet. Ein Mord ist ein Mord. Harry ist nicht ermordet worden. Aber getötet durch Sie? Wollen Sie die ganze Geschichte hören? Nun ja, ich habe im Moment nichts Besseres zu tun. Er hat mein Handy gestohlen. Nicht nur Ihres. Und er hat damit eine Bombendrohung gemacht, dieser Idiot. Er war fasziniert vom Gedanken, dass Menschen evakuiert werden. Er hatte einen Knall. Sie haben ihn getötet, weil er Ihnen das Handy gestohlen hat. Ich habe ihn zur Rede gestellt. Er war betrunken wie fast immer. Er ist zudringlich geworden. Was glauben Sie, muss man sich auf der Straße alles gefallen lassen als Frau? Aber er ging zu weit. Sie haben ihm eine Glasscherbe in den Hals gerammt. Ja, irgendwie muss man sich wehren, oder? Sie hätten fortlaufen können. Ein Betrunkener rennt schlecht. Wollen Sie mir jetzt einen Vortrag halten, was ich alles hätte anders machen können? Dieser Film läuft seit Stunden in meinem Kopf. Es ist, wie es ist, basta. Als ich sie fragte, ob sie sich der Polizei stellen wolle, drehte sie die Musik wieder an. Ich ging zurück zu Achim Bleising und Frau Flückiger und staunte nicht schlecht. Wir gehen dann, Maloney. Ich komme mit. Nein. Was? Das geht nicht. Wir gehen in den Ausgang. Zusammen? Ist das verboten? Wir haben im Regen eine gemeinsame Ebene entdeckt. Er ist nicht so doof, wie ich dachte. Und Sie nicht so verrückt, wie ich dachte. Bin ich schon. Aber vielleicht passt es trotzdem. Ja, was denn? Ist das jetzt eine Liebesgeschichte? Wenn das Ihr Vater wüsste. Dieser Kerl ist ja nur hinter Ihrem Geld her. Ja, Sie unterschätzen mich, Maloney. Ich habe durchaus eine romantische Ader. Für 500.000 wird man zum Romantiker. Ich fass es nicht. Das Geld ist doch egal, nicht wahr? Ich habe Pläne, aber ich muss sie nicht sofort verwirklichen. Er hat Pläne, die nichts taugen. Machen Sie sich nichts draus, Maloney. Ihre Zeit ist abgelaufen. Das bezweifle ich. Ich habe diesen Fall gelöst, während Sie im Regen rumstehen und flirten. Ohne mich wären Sie keinen Schritt weitergekommen, Maloney. Hört jetzt auf mit dem Quatsch. Ich will jetzt Spaß haben. Funken Sie nicht dazwischen, Maloney. Was ist mit meinen 200 Franken? Später. Ich möchte diese Lady zu ein paar Drinks einladen. Oh, gerne. Ich habe sie einst in einer Bar getroffen. Ja, schon. Aber unsere Wege haben sich getrennt. Schon vergessen. Sie gingen und ließen mich im Regen stehen. Eine Stunde später trank ich völlig durchnässt in meinem Büro einen Whisky. Am nächsten Morgen erfuhr ich, dass Karin untergetaucht war und mein Kollege mit einem Brummschädel allein in seinem Hotelbett lag. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten die Bombendrohung.